Dies sind unsere Schlagzeilen. Verkaufsoffener Sonntag ein voller Erfolg. Feuerwehreinsatz am Berliner Ring. Und TSV Eistrup Sieg gegen TSU Dören. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Gemeindeverwaltung des Fleckens Steierberg bleibt ab heute bis Mittwoch, den 30. Dezember, geschlossen. Im neuen Jahr ist die Gemeindeverwaltung wieder zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet. Für dringende Notfälle ist ein Notdienst eingerichtet. Gestern fand der verkaufsoffene Sonntag in der Nienburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr statt. Trotz Kritik hatten fast alle Läden geöffnet. Diese waren auch sehr gut besucht. Dazu Jörg Kolossa von der Werbegemeinschaft. Die Stadt war voll, die Läden waren voll. Es wurde auch wirklich eingekauft. Es ist ja gerüchteweise dann so, dass es dann heißt, ja, dann kommen die Leute nur zum Gucken, weil sie Langeweile haben. Aber das ist nicht der Fall. Also es wurde Geld gelassen in der Stadt, in den Läden, und das ist sehr schön. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg musste gestern Nacht eine Ölspur am Berliner Ring beseitigen. An einem LKW kam es während der Fahrt zu einem Motorschaden. Dadurch trat Öl aus. Da die Straßenlaternen zum Zeitpunkt des Einsatzes abgeschaltet waren, wurden die Einsatzkräfte durch einige waghalsige Fahrmanöver der Autofahrer gefährdet. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Carolina Pfau. Das Hallenfußballturnier in Stolzenau war ein voller Erfolg. In einem starken Teilnehmerfeld sicherte sich der TSV aus Eistrup mit einem 3:1-Sieg gegen den TuS Dören den Turniersieg. Danke, Carolina. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.